Willkommen zurück! In diesem kurzen Interview zu einem kurzen Film haben wir einmal Johann Schulz zu seinem Film Amour Noir ein paar Fragen gestellt. Vor allem die Eröffnungsszene ist einem im Gedächtnis geblieben. In der heutigen Zeit, wo Raucher in Buswartehäuschen abgestellt werden, beginnt der Film beinahe mit einer Art Glorifizierung des Rauchens. Ja, aber der Film selber spielt ja zu einer Zeit, in der das Rauchen noch nicht so verpönt war und die Leute rausgeschickt wurden. Und letztendlich gehört einfach Qualm, Zigarettenqualm zu Film Noir, finde ich. Film Noir ist ein passendes Stichwort. Ein sehr klassisches Bild dabei ist ja immer die Jalousie, durch die das Licht auf eine Person fällt. Wie wurde das bei euch realisiert? Wir haben das gemacht, indem wir, also man muss dazu sagen, dass das ganze Ding in einem Schrebergarten gedreht wurde. Und dieser Schrebergarten war aufgebaut, indem es sozusagen einen Raum mit Fenster in einer größeren Hütte gab. Und diesen Raum mit dem Fenster haben wir dann genutzt und dann in diesen Vorraum, sage ich jetzt mal, haben wir dann den Scheinwerfer gestellt. Das Gute war dann eben daran, dass der nicht draußen stehen musste, irgendwie im Regen, sondern der Scheinwerfer selbst war auch untergestellt. Naja, und in das Fenster von diesem Raum, in der Hütte, haben wir eine Jalousie gehängt und da haben wir dann durchgestrahlt. Film Noir steht ja eigentlich klassisch für Detektivgeschichten. Aber hier ist es ja tatsächlich nicht der Fall. Genau, es ist keine Detektivgeschichte. Es beginnt auch viel mehr als Film Noir und nimmt dann irgendwie eine andere Richtung. Und das war eben auch der Plan, dass man den Zuschauer erstmal auf eine andere Fährte führt. Dass wir Hille eben sehen in der Rolle als Beatrice, die mit der Zigarettenspitze. Und dass wir erstmal denken, sie ist die Femme Fatale und um sie wird es gehen. Und das ist dann natürlich eine falsche Fährte. Wo es dann hinführt, das muss der Zuschauer natürlich selber sehen. Dann mal die Frage, wo geht's jetzt noch hin mit dem Film? Der Film hat tatsächlich so seinen Festival-Run gehabt. Der war nicht sehr groß. Der Film lief dreimal irgendwie in Schweden zumindest. Und jetzt haben wir beschlossen, den auf YouTube zu stellen. Und da ist er auch. Also jeder, der bei YouTube Amour Noir und Johann Schulz eingibt, der sollte eigentlich fündig werden. In diesem Film gibt es ja auch einen Schauspieler, den man in den Kurzfilmen schon öfter gesehen hat. Arne Berner, aber diesmal in einer etwas anderen Rolle. Arne Berner spielt einen Homosexuellen, genau. Und eben weil diese Queer-Thematik dann schon da war, haben wir uns dann entschieden, dass wir eine Rolle, die ursprünglich mal mit einem männlichen Darsteller besetzt werden sollte, mit einer Frau zu besetzen. Und das auch gar nicht weiter zu kommentieren, sondern eben zu sagen, sowas kann es auch geben. Eine Frau, die sich als Mann fühlt und dann eben auch in einer Beziehung ist mit einer anderen Frau. Ein anderes bekanntes Gesicht ist Jule Nero. In dem Film allerdings kaum zu erkennen, denn sie hat kaum Haare. Ist das Maske oder hat sich Jule für den Film tatsächlich einmal den Kopf rasiert? Nee, damals hatte sie auch noch nicht ihre Locken. Damals hatte sie zwar schon kurze Haare, aber eben dann so glatt nach hinten gekämmt. Da hat Emma unsere Maske dennoch irgendwie so ihre Kunst vollbracht. Die Maske kam nach dem Film einmal kurz zu Wort und gab zu bedenken, dass es recht schwierig sei, sich für einen Film aus den 30ern eine farbgetreue Maske zu überlegen. Ja, das stimmt. Und tatsächlich war es vor allem im Kostümbereich ein bisschen schwierig, da das richtige Kleid vor allem für Hille zu finden. Also es musste so ein Röhrenkleid sein, das war uns klar, aber wir waren uns lange nicht klar darüber, was für eine Farbe dieses Kleid haben würde. Aber wir hatten dann eine Expertin, die hat tatsächlich auch Mode quasi studiert und die kannte sich ein bisschen aus mit Moden in den verschiedenen Epochen des 20. Jahrhunderts. Und wir hatten das Glück, dass eben dieses Kleid, was Hille da jetzt trägt, in einem Kostümverleih einfach da war. Also das war mehr Glück. Maske ist die eine Sache, doch der Film spielt ja fast nur in einem Raum. Wie hat man denn mit so viel Liebe zum Detail eingerichtet? Das war tatsächlich meine Mutter, Petra Schulz. Die hatte damals diesen Schrebergarten.